Ratespiel, morgen um 6 klingelt's an deiner Tür. Schlaftrunken öffnest du und denkst, was will man bloß so früh von dir? Du bist eine Gefahr für die Sicherheit im Land und manche Leute haben große Bedenken. Ein Zahnrad im System, das sich nicht miteinander dreht, denn du kannst eigenständig denken. Geächtet, gehetzt und als Verbrecher tituliert, während der rote Mob Deutschland unter ganze Libyen. Du wirst aufgrund deines Stolzes grundlos schikaniert, in dieser Zeit, in der das Unrecht triumphiert. Du stehst auf ihrer Liste, bist unbeugsam und stolz, ein Gewaltpotenzial. Denn du siehst durch die Lügen der Wahrheit ins Gesicht, verachtest Mafia und das Großkapital. Du lässt dich nicht benutzen in ihrem falschen Spiel, in dem das andere die Fäden zieht. Du hast es gewagt, deine Meinung zu sagen, das hat an dir bis heute nicht verziehen. Während der rote Mob Deutschland und der ganze Leben probiert aufgrund deines Stolzes und du schikanierst in dieser Zeit, in der das Unrecht triumphiert. Es wird nicht lange mehr so sein, das ist ganz gewiss, jedes Leid einmal vorbei. Dein Unrecht ist größer als das, was dir passiert, und deshalb Schluss mit der Tyrannei. Wer die Wahrheit unterdrückt, kann niemals gewinnen. Wer Sturm sieht, erntet den Zorn. Deshalb lass dich nicht beuteln. Wer sage nicht, dennoch ist Deutschland nicht verloren. Wird nicht länger geächtet und nicht länger schikaniert, denn der Widerstand sich regt und für die Freiheit passt. Wenn alte Bahnen wieder wehen und das Volk jubilt, dann ist die Zeit, der das Unrecht. Nicht länger geächtet und nicht länger schikaniert, denn der Widerstand sich regt und für die Freiheit passiert. Wenn alte Bahnen wieder wehen und das Volk jubiliert, dann ist die Zeit, in der das Unrecht regiert. Du wirst nicht länger geächtet und nicht länger schikaniert, denn der Widerstand sich regt und für die Freiheit passiert. Wenn alte Bahnen wieder wehen und das Volk jubiliert, dann ist die Zeit, in der das Unrecht regiert.